Jesus Christus möchte uns erfüllen mit seinem Werk, seinem Wesen, seinem Geiste, damit wir tun, wozu er uns berufen hat. Wenn ich uns heute die letzten Verse aus dem Hebräerbrief lese, möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, dass in Jesus Christus etwas Neues entstanden ist. Er hat nicht den alten Bund erfüllt, sondern einen neuen gebracht. Das lesen wir in diesem ganzen Brief. Denn aus dem Stamme Juda ist nie ein Priester, ein hoher Priester gekommen. Gott hat das so gemacht, dass er etwas ganz anderes, was in Ewigkeit Bestand hat, gerufen hat. Das erste hatte auch seine Berechtigung. Es sollte nämlich die Menschen in einem gewissen Form und Zaum halten, damit sie das absolut Neue, was Gott gibt in seinem Sohn, annehmen können, nämlich durch Glauben. Es ist also, und das ist mir wichtig zu betonen, und wenn wir zugehört haben im Hebräerbrief, haben wir das ja auch mitbekommen, es geht nicht um eine Erfüllung unseres Auftrages im ersten Bund, so dass Jesus einfach nur vollendet hat, was wir nicht vollenden konnten, sondern es geht um etwas ganz Neues, was es zuvor nicht gab. Darum konnte auch Jesus Christus in die wahre himmlische Stiftshütte eingehen mit seinem eigenen Blut und hat eine ewige Lösung erfunden. Jetzt gilt es zum Schluss, daran festzuhalten, was gehört worden ist. Das, was man im Glauben empfangen hat, soll festgehalten werden. Die ganze Gemeinde zur damaligen Zeit war ja sehr angefochten, plötzlich einen ganz neuen Stand einzunehmen, den es vorher nicht gab. Vorher gab es Werke, jetzt gibt es Glauben. Jetzt erfüllt sich alles in der Liebe, nicht mehr durch die Werke. Die Werke sind dann später nur ein Ausfluss dieses Glaubenslebens, aber im Glauben vollkommen, was ganz Neues. Nicht mehr hinarbeiten zur Vollkommenheit. Und das sollten Sie festhalten und nicht wieder zurückfallen, sondern zeugnishaft auch vor anderen leben. Darum lesen wir die letzten Verse aus dem 13. Kapitel, Vers 22 bis zum Schluss. Ich ermahne euch, aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Also zum Schluss des Hebräerbriefes nochmal die Aufforderung, das Gelesene, das Gehörte festzuhalten. Nicht lässig zu sein in dem, was man erfahren hat, sondern aktiv anzunehmen und aufzunehmen und darin zu leben. Denn so wie es wie sie die Gemeinde es durch den Brief erfahren haben, dass Jesus nicht nur das Wahre, sondern das andere Leben ist. Nicht nur das Wahre, sondern das andere Leben. Nämlich das Leben geschenkt von oben nach unten zu einer ewigen Erlösung. So wie sie es erfahren haben, sollen sie es auch festhalten. Und dieses neue Leben soll sich auch widerspiegeln jetzt in der Haltung und im Wort. Im Wort des Glaubens. In der Synagoge zu Nazareth, als Jesus Christus den öffentlichen Dienst begann, las er ja die Sendungsworte für ihn aus dem Propheten Jesaja vor. Kapitel 61, wir lesen das auch in Lukas 4. Ich lese es mal aus dem Propheten Jesaja, Vers 1 und 2. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn. Soweit hat der Herr das gelesen. Und dann sagte er zum Schluss, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Vor euren Ohren. Das heißt also noch nicht im Herzen, einfach weil dieses neue Leben noch nicht ans Licht gebracht worden war. Erstmal nur vor den Ohren, hört zu, wollte er sagen. Dazu bin ich gekommen, es zu erfüllen, und dann sollt ihr in dem Neuen stehen. Dann braucht ihr nicht das Alte mehr zu verfolgen, sondern das Neue. Es ist vollbracht. Es ist alles fertig, 100%. Heute hat es sich bisher nur, so sagte er ihnen, vor euren Ohren erfüllt, diese Schrift. Aber es schwang bereits ja schon der Wunsch damit drin, ihr sollt es auch erleben. Ihr sollt es nicht nur hören. Ihr könnt es vielleicht nicht verstehen, weil das neue Leben nicht verständlich ist. Das kann man nicht denken. Das kann man nur erfahren. Das kann man, wenn dann, das wisst ihr selbst, wenn ihr anderen davon erzählen wollt, die gucken euch an und ihr wisst gar nicht, was er dann sagt. Weil das neue Leben nur erfahrbar ist. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Man kann es nicht erklären. Aber der Herr ist gekommen, um diese neue Erfahrung im Heiligen Geist durch die Wiedergeburt den Menschen, die glauben und die glaubten an die Verheißung des himmlischen Vaters, zu schenken. Der Gemeinde sollte damals, sonderlich der aus den Hebräern, deutlich bleiben, dass der Tempeldienst zu Jerusalem nicht zum ewigen Heil führt. Das haben ja viele gedacht. Sie haben ja gedacht, da kriegen wir das ewige Heil, wenn wir jetzt die Opfertiere opfern. Aber dazu war es nicht gedacht. Das sollten sie verstehen. So wie es der Apostel Paulus dann sagte, ja auch an die Galater, sagte er, das Gesetz ist nur ein Zuchtmeister gewesen. Auf Christus hin. Wenn Christus kommt und wenn er alles vollbracht hat, fällt der Zuchtmeister weg. Den braucht ihr dann nicht mehr, weil ja der Heilige Geist euch in alle Wahrheit leitet. Ihr braucht den Zuchtmeister nicht mehr. Aber das muss man erstmal verstehen, und das sollten sie verstehen, die hebräische Gemeinde, dass der Tempeldienst in Jerusalem also nicht zum ewigen Leben, zum ewigen Heil diente, sondern eben das, was Gott vorbereitet hat in seinem Sohn. Denn dieser Tempel, so hat es Jesus auch angekündigt, wird kaputt gehen. Er wird zerstört werden. Ja, was ist denn dann? Dann gibt es keinen Weg mehr zum ewigen Heil, offenbar. Das sollten sie lernen, das stimmt nicht. Auch wenn der Tempel zerstört wird, wird der Glaube doch bestehen bleiben an das, was der himmlische Vater bereitet hat in seinem Sohn. Da ist das ewige Heil. Der Glaube, der in Abraham schon war, so wie der Herr Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Der bleibt bestehen, auch wenn der Tempel, die Steine kaputt gehen, kein Altar mehr da ist. Kein Opfer gebracht werden konnte. Dieser Brief, und ich hatte das ja schon in der Einleitung erwähnt, an die Hebräer, wurde ja vor der Zerstörung des Tempels und Jerusalems geschrieben. Ungefähr 68 nach Christus, aber 70 nach Christus wurde ja dann durch die Invasion der Römer alles dem Boden gleich gemacht. Der Tempel, auch die Stadt Jerusalem. Im 10. Kapitel haben wir gelesen, da wurde ja noch auf den Opferdienst vergleichsweise hingewiesen, nicht? Was die Priester dort taten. Jeden Tag brachten sie Tieropfer. Der hohe Priester einmal im Jahr musste auch Blut ins Allerheiligste bringen, in den ganz hinteren Raum, da wo er nur rein durfte einmal im Jahr und so weiter. Und das ging Tag für Tag für Tag für Tag, wurde dort geopfert. Und das hatte ja auch seine Berechtigung. Aber die Zerstörung des Tempels, sagen wir mal des Zuchtmeisters, war schon angekündigt. Nicht nur durch den Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 26, der darauf hinwies, dass alles zerstört wird. Könnt ihr nachlesen. Und dass dann eine lange Zeit überhaupt nichts mehr sein wird. Sondern Jesus selbst sagte es in Matthäus 24, Vers 2 und 3. Er sprach zu den Jüngern, seht ihr nicht das alles? Ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als sie auf dem Ölberg saßen, traten die Jünger zu ihm und sprachen, wann wird das geschehen? Also der Herr sagt, es wird alles kaputt gehen. Aber das Heil der Seele geht dadurch nicht kaputt, wenn ihr an das glaubt, was der himmlische Vater euch bereitet hat. In Lukas 19, 42, Jesus auf dem Ölberg spricht dann, ach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zum Frieden dient, was wirklich zum Frieden dient. Zum Frieden und im Sinne des Hebräerbriefes sage ich, dient nicht das tägliche Opfer. Das ist eine Überbrückung auf das hin, was Gott bereitet hat. Zum Frieden dient das Opfer Jesu am Kreuz. Ach, wenn du doch erkennen könntest, was zu dieser deiner Zeit zu deinem Frieden dient. Nun ist es vor deinen Augen verborgen. Und das erleben wir bis zum heutigen Tag. Der Überrest Israels, dem ist eine Decke vorgehängt. Die können es noch nicht sehen, was zum Frieden dient. Sie stagnieren, wenn es möglich ist, im alttestamentlichen Gottesdienst. Den müssen sie weiter üben, weil sie den Neuen noch nicht sehen können. Es ist vor ihren Augen verborgen, aber die Urgemeinde und ein Großteil der Gemeinde Jesu weltweit sind ja jüdische Leute, sind Leute mit israelischem Hintergrund. Ich hatte ja mal so frei gesagt, es gibt keine Gemeinde ohne Juden. Gibt's gar nicht. Keine örtliche Gemeinde. Und als wir gläubig wurden und auch Gemeinde besuchten, dann sagte ich so, guck mal, das sind ja da Juden da. Und dann fragte ich sie, nach ihrem jüdischen Hintergrund, wissen wir gar nicht. Ja. Sie waren trotzdem Juden, wussten sie nicht. Ja. Keine Gemeinde ohne Juden. Es sind durch die Jahrhunderte, durch 2000 Jahre viele gläubig geworden. Die Urgemeinde war es auch. Und Heiden kamen auch hinzu. Aber Jesus sagt hier, jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkennst, in der du heimgesucht wirst. Also der Jesus hat das deutlich angekündigt. Dieser Dienst, Tempeldienst, wird dort aufhören. Alles geht kaputt. Aber das Heil der Seele geht nicht kaputt, sondern es wird erst recht aufgerichtet in dem Messias. Nun gilt es, nach dem Gehörten und Gelesenen Täter dieses Wortes zu sein. Aber nicht Täter im alttestamentlichen Sinne, indem man eine bestimmte Gesetzlichkeit beobachtet, sondern Täter im Glauben zu werden. Das ist was anderes. Das ist was ganz Neues. Und ich erinnere gleich nochmal daran, Jesus, der einzig wahre hohe Priester, ist nicht aus dem Stamme Levi gekommen, aus dem Priesterstamm, den Gott erwählt hat. Er kam aus dem Stamme Juda, wo nie ein Priester aufgestanden ist. Merken wir, was ganz anderes, was ganz Neues, weil Jesus zugleich auch König ist. Nun gilt es also, in dieser Gnade, in diesem Geschenk der Gnade voranzugehen und sich ganz auf diesen Messias, auf Jesus zu verlassen. Ansonsten, und hier verstehen wir vielleicht noch etwas anders, den Jakobus, der ja auch aus Israel ist, der ja ein Sohn von Josef und Maria war, also auch ein Jude war, ansonsten helfen auch die Werke nicht. Wenn das Gehörte nicht umgesetzt wird, dann helfen auch die satzungsmäßigen Werke nicht und dann ist auch das Gehörte vergebens gehört worden. Jakobus sagt ja, ich lese das mal in Jakobus 1 diesbezüglich, jetzt verstehen wir den Zusammenhang vielleicht etwas besser. Seid Täter des Wortes, ja welches Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut, jetzt kommt das nämlich wohin? In das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Freiheit ist in Christus, nicht im Tempeldienst zu finden, sondern im Messias. Der dahin durchschaut, der wird selig sein in den neuen Taten, in dem neuen Wesen des Geistes. Wir lasen, ich ermahne euch, dies und das zu tun oder darauf zu achten, was ihr gehört habt, damit ihr das Richtige auch tut. Ich habe mal so 12 Ermahnungspunkte aufgeschrieben. Die Ermahnungen sind ja sehr wichtig. Was will eine Ermahnung bewirken? Eine Ermahnung ist wie so ein Achtungsschild, wie eine Ampel, die plötzlich auf Gelb schaltet. Und dann heißt es, Achtung, entweder wird's rot oder grün. Du musst darauf achten, entweder jetzt stehen zu bleiben oder vorwärts zu gehen. Das ist eine Ermahnung, eine geistliche Ermahnung, die uns dazu bewegen soll, aufzupassen. Eine Ermahnung lautet, ist auch eine Gabe, dass sie als Wächteramt eingesetzt werden soll. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 8, steht, wenn jemand Ermahnung gegeben ist, also es ist ja nicht jedem gleich gegeben, aber der, die bekommen hat, der soll sie nutzen, diese Ermahnung. Der ermahne, wenn es ihm gegeben ist. Also er soll eine Haltung den Glaubensgeschwistern gegenüber haben, dass sie wach bleiben, die richtigen Schritte zu tun. Das ist die Ermahnung. Die Ermahnung, das Gehörte doch in der Tat wiederfinden zu wollen. Die Haltung den Glaubensgeschwistern soll nicht gleichgültig sein, sondern ihr Wohl soll dabei im Auge sein. Ermahnung ist auch Liebe. Liebe, und zwar, weil es ja dem Nächsten besser gehen soll. Und es soll in diesem neuen Geist geschehen, nicht im Geist des Opfers im Tempel, sondern im Heiligen Geist aus dem neuen Priestertum. Philipper 2, die ersten Verse. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Also hier wird ja Ermahnung unbedingt an den Messias gebunden. Hier wird nicht eine Ermahnung an das Gesetz gebunden, sondern an den Messias, der gerufen hat, es ist vollbracht. Ist Ermahnung in diesem vollbracht, in diesem Messias, ja? Dann und Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann macht meine Freude voll dadurch, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also Ermahnung in Christus. In dem Neuen. Da sollen wir uns hinweisen und nicht, wie die Hebräer in der Versuchung standen, zurück in den alttestamentlichen Gottesdienst. Im Übrigen Alt- und Neues Testament, insofern können wir nicht sagen, Folge des Alten, sondern anders als das Alte. Anders als das Alte. Erste Bund und anderer Bund. Neuer Bund ist anderer Bund. Das muss man auch gedanklich vielleicht mal festhalten. Und das richtige Handeln aus diesem anderen neuen Bund heraus mahnte auch Johannes der Täufer an. Er gab ja schon die Botschaft, wie es eigentlich künftig aussehen soll im Leben derer, die den anderen Bund in Christus angenommen haben. Ich lese da mal aus Lukas 3, Vers 8 und weitere, wo es heißt, seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Rechtschaffende Früchte der Buße, das ist nur im neuen Bund möglich. Nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben jetzt nach dem Gesetz Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Aber ihr sollt gute Frucht bringen, durch den neuen Bund. Da fragte ihn die Menge, was sollen wir denn tun? Er antwortete, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Mit anderen Worten, in dem neuen Bund seid ihr frei zum Geben. Frei zum Geben. Ihr braucht nicht mehr, wie heißt es in der Schrift, geizen und festhalten. Weil ihr in Christus, in dem neuen Bund, alles habt, was ihr braucht. Das war im ersten Bund ganz anders. Wer nur ein Kleid hatte, der galt als ungesegnet. Wer gesegnet war im alten Bund, der war reich, der hatte alles, der hatte vieles. Das war ein Aushängeschild des Segens, so lesen wir es ja im Buch Mose. Wenn ihr meinem Wort traut, dann segne ich euer Haus, euer Vieh, eure Familie, dann habt ihr Kinder und so weiter und so fort. Vieles. Und deswegen fragten ja die Jünger einmal im Blick auf diesen blind geborenen, Herr, wir hatten hier gesündigt, wenn es dem so schlecht geht. Der ist blind geboren, haben die Eltern gesündigt oder er? Das war eine typische Frage, weil man darauf aus war, wenn jemand gesegnet ist, muss man das äußerlich sehen können. Gesund sein, ja, und so weiter. Aber hier ist es ganz anders. In dem neuen Bund, wenn du zwei Kleider hast, kannst du eins abgeben. Dann siehst du vielleicht arm aus, aber du bist nicht arm, du bist reich in Gott. Das ist das Ziel, wozu auch Johannes der Täufer kam, um schon diese Botschaft auf den Messias hin zu sagen. Da kamen auch die Zöllner zu ihm und sie sagten, was sollen wir tun? Er sagt, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Ihr könnt aufrichtig und ehrlich sein, Gott wird euch nicht verlassen. Da fragten ihn auch die Soldaten, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an dem Sold. Ihr seid es nicht, die alles in Ordnung bringen, sondern vertraut auf den Herrn. Und das ist Neues Testament, das ist der andere, das andere Leben. Und das Volk war in großer Erwartung und sie dachten im Herzen, dass Johannes vielleicht der Christus wäre. Aber Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt ein anderes, nämlich jemand, der stärker ist als ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulösen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das war vorher noch gar nicht da. Und mit Feuer. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln und die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Er ist auch der Richter. Und mit vielen anderen Worten ermahnte Johannes der Täufer das Volk. In der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass das Wort ermahnen dazu diente, das Neue zu empfangen und von dem Falschen losgelöst zu werden. Das sollten also die Hebräer auch. Sie sollten sich jetzt lösen lassen von dem Vorhergehenden und in das ganz Neue durch den Glauben eintreten. Petrus sprach hier in Apostelgeschichte 2, Vers 39, Euch und euren Kindern gilt die Verheißung, dass ihr den Heiligen Geist empfangt und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wenn wir das lesen, denken wir natürlich gleich, ach na, das sind die Ungläubigen und wir sollen jetzt die Gläubigen sein. Hier geht es auch um den Wechsel von dem Alten zu dem absolut Neuen. Lasst euch erretten, denn das Alte bringt euch nicht ans Ziel. Der Opferdienst im Tempel bringt euch nicht ans Ziel. Der Priester bringt euch nicht ans Ziel. Der muss jeden Tag neu opfern. Die Sünde wird nicht weggenommen durch ihn. Ihr braucht aber jemand, der euch die Sünde wegnimmt. Und das ist Christus, nicht? Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn vorher heißt es ja, tut Buße, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Loslösung von dem Alten, Neues empfangen wollen. Das ist ja manchmal schwer. Man hat ja im Laufe des Lebens viele Sachen, die man auch so gesammelt hat, nicht? So Erinnerungsstücke. Und jetzt kommt einer und sagt, ne, das staubt ja alles voll, schmeiß es doch mal weg. Nein, das ist doch von meiner Urgroßmutter. Und so. Es fällt einem schwer, diese Sachen mal so beiseite zu gehen. Ja, irgendwie. Und das ist auch im Glauben so gewesen. Es fiel vielen schwer, das anzunehmen, das Alte zu lassen, was ganz Neues jetzt zu empfangen. Aber die Einladung stand da, um deutlich zu machen, pass auf, das Alte, das bringt dich nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Das bringt dich nicht da. Die Offenbarung des Willens Gottes kann man auch nur im Neuen empfangen. Der Apostel Paulus und alle Apostel haben das ja so betont dann. In Römer 12, Vers 1 sagt er ja, da spricht er von der Aufgabe des eigenen Lebens, um von dem Leben aus Gott beschenkt zu werden. Früher war es anders, da musste man das eigene Leben total einsetzen. Man wurde kontrolliert, hast du das richtig und das richtig und das richtig gemacht? Und hier sagt er plötzlich in Römer 12, ich ermahne euch, wieder ein Wort der Ermahnung, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist Gottesdienst. Wenn ihr euch jetzt in die Hand des Messias gibt. Und dann stellt ihr euch nicht mehr der Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ihr denkt jetzt ganz anders im Glauben. Der Herr wird alles mir geben. Er wird für mich sorgen. Denn dann könnt ihr prüfen, was Gottes Wille überhaupt ist. Wenn ihr weiter im Alten lebt, könnt ihr nicht prüfen. Ihr erkennt Gottes Wille gar nicht. Ihr erkennt nur eure Handhabung, was ihr macht. Und ihr hofft, dass dabei was Gutes rauskommt und dass das irgendwie doch noch in Ewigkeit gut belohnt wird. Aber erst da, wo ihr aufhört, eure eigenen Werke in den Mittelpunkt zu stellen, werdet ihr den Willen Gottes erkennen. Das ist ein Wort der Ermahnung, was hier der Apostel Paulus gab. Er schrieb auch im 15. Kapitel eine Ermahnung, dass jetzt statt des äußeren Opfers ja der Gebetskampf auch geführt wird. Das Gebet, die Hoffnung zu dem, der wirklich alles vollbracht hat. Römer 15, Vers 30 und 31a, da steht dann, ich ermahne, wieder ein Wort des Ermahnens, euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen. Also ein Wort der Ermahnung, nicht unternehmt selber was, sondern betet. Das ist jetzt das Geheimnis, das Gebet. Der Tempel ist kaputt, aber das Gebet des Glaubens in Jesus Christus bleibt lebendig. Oder in Kapitel 16, das einfach die Ermahnung dahin geht, dass die Trennung, keine Trennung zugelassen wird, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen in Christus immer fester werden soll. ermahnt euch untereinander. Ich lese mal die Vers 17 und 18. Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Das heißt, die Lehre, die ihr gelernt habt, dass in Jesus Christus alles ist. Da kommt es jetzt nicht darauf an, dass ihr einen gnädigen Gott sucht, sondern Gott ist gnädig in Christus und ihr habt die Gnade empfangen. Und da, wo jemand Ärgernis anrichtet und was anderes erzählt, dann wendet euch von ihm ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Das ist so ein Sammelbegriff für Eigenleben. Ja? Sie dienen nur der eigenen Ehre. Sie wollen akzeptiert werden. Und sie wollen vielleicht sogar noch Gewinn an den anderen suchen. Nicht? Wir kennen das ja von vielen Sekten. Ja, dass die Leute ihr Geld dahin schaffen und die anderen leben dann in Saus und Braus davon. Sie meinen nicht das Neue, nicht das Neue. Deswegen wieder ein Wort der Ermahnung. Oder auch an die Korinther schrieb der Apostel Paulus und sagt, ich ermahne euch, dass es keine Spaltung geben darf. Es ist ja so, im alttestamentlichen Gottesdienst, das kann man auch heute noch unter den Juden sehen, gibt es ja viele Differenzierungen. Der eine sagt, du musst von rechts nach links gehen, der andere von links nach rechts. An der Klagemauer sieht man, dann gehen sie alle rückwärts, damit sie nicht Gott den Rücken zudrehen. Also jeder hat so seine eigene Form, ja, weil ja doch immerhin der Tempel dort auf dem Platz stand und die Klagemauer die Stützmauer ist und es könnte ja dann irgendwie was Unheiliges sein. Und das führt zu Spaltung. Da gucken die ganz genau, guck mal, der ist nicht rückwärts gegangen, der ist vorwärts gegangen, von der Klagemauer weg. Der hat kein Gebetsriemen das ist eine ganz andere Richtung. Ja? Und das soll nicht mehr in Christus geschehen. Denn da ist nur noch eine Führung, ein Geist, ja, eine Offenbarung. Ja, das ist erschütternd, wenn man das sieht, nicht? Auch in Israel. Deswegen gibt es ja diesen Ausdruck, zwei Juden, drei Meinungen. Nicht? Das ist so. Ja, sie sind halt ganz, der eine hat Pikes, der andere hat keine, der andere hat einen Fellhut, der andere hat einen einfachen Hut oder gar keinen Hut. Ja, und dann gibt es immer gleich neue Gruppen. Und was schreibt da der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Vers 10? Ich ermahne euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, also wieder gebunden an das, es ist vollbracht, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und einer Meinung, in dem, was der Heilige Geist in euch neu offenbart hat. Dass da keine Spaltung geschieht. Die andere Spaltung können wir ja verstehen, weil die nur rationell ist. Ja? Da denkt sich jemand aus, oh, wie kann ich Gott noch besser dienen? Und jeder hat einen anderen Kopf und hat dann ein anderes Denken und da kommt natürlich Unterschiedliches raus. Das können wir nachvollziehen. Aber im neuen Bund, durch den Heiligen Geist, da gibt es das nicht. Da gibt es nur eine Antwort und alle sollen sich an diesen einen halten. In der Liebe. Und dann gibt es auch keine Spaltung. An die Thessalonicher schrieb der Apostel auch und sagt ja, dass das geistliche Wachstum allein auch dadurch geschieht, dass der Messias Jesus Christus unter ihnen wohnt und arbeitet. Sonst gibt es kein geistliches Wachstum durch vielleicht persönliche Handhabungen oder Gesetze, die man sich gibt. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 10. Das tut ihr auch an allen Brüdern. Und wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. In dem Vers 9 heißt es, von der brüderlichen Liebe ist ja nicht nötig, euch zu schreiben. Jetzt sagt er, wir ermahnen euch aber, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie es euch geboten ist, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und niemand von draußen braucht. Also von der Liebe ist euch nicht nötig zu schreiben, denn ihr wisst, seid von Gott durch den einen Geist gelehrt, euch untereinander zu lieben. Das ist das Band der Verbindung, ja? Alles in diesem Neuen, was man durch den Opferdienst schlechthin nicht vollführen konnte. Oder in Kapitel 5, auch von demselben Brief, geht es um die Ermahnung zu diesem Frieden, der durch Golgatha entstanden ist. Vers 14, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Ermahnung zum Frieden, der aus Gott kommt, nicht zu einem Frieden, der durch Werke produziert werden will. Der Apostel Petrus, er spricht in derselben Weise, ich lese mal aus 1. Petrus 2, Vers 11. Da sagt er, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen. Das heißt also, dass sie erkennen, dass Gott in Jesus Christus etwas Neues in euch geschaffen hat. Ja? Diese Ermahnung dahingehend, auch am Ende des Hebräerbriefes, wir ermahnen nun das Gehörte in der Tat wieder zu finden. In 1. Korinther 14, nochmal der Apostel Paulus, schreibt hier in dem 12. Ermahnwort, dass Gottes Wort ja zur Besserung dienen soll, dass also die Führung im Heiligen Geist immer mehr in die Gegenwart des Herrn führen soll. Denn die Handhabung der Opfer bringen das nicht. 1. Korinther 14, Vers 3. Wir ermahnen, also wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also alles, was durch den Heiligen Geist prophetisch geredet wird, das soll dahin führen, dass man nicht mehr zurückfällt in die Werkgerechtigkeit, sondern einfach in das Vollbracht tiefer hineinkommt, was Jesus am Kreuz gerufen hat. Das Wort der Ermahnung durch die Lehrer und Gabenträger ist also wichtig. Es erhält die örtliche und überörtliche Gemeinde auch in Zeiten großer Anfechtung zusammen. Sie wird bewahrt, wenn sie sich der Ermahnung, einfach bei Jesus zu bleiben, unterwirft. Offenbarung 3, da lesen wir von der Gemeinde zu Philadelphia, ab Vers 8, dieses wunderbare Wort, was Jesus zu diesen Gläubigen sagt. Er spricht, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, niemand schließt zu, der zuschließt, niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden, sind es doch nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also auch hier Ermahnung, einfach sich in die Hände des Messias zu geben und darin die Geborgenheit und das wahre Leben zu erfahren, zu finden und zu erfahren, dient dazu, dass wir auch in allen Lebenssituationen auf dieser Erde bewahrt werden und bleiben, bis auf den Tag, dass wir Jesus sehen, wie er ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes lässt darum zum Schluss, wir haben es ja gelesen, besonders die Lehrer grüßen mit Ermutigung und Wertschätzung. Er sagt, achtet darauf, denn diese sollen euch direkt immer wieder in das Neue führen. In das Neue führen, das geoffenbart worden ist in Christus. Und dann glaubt man ja, manche glauben das, dass der Schreiber des Hebräerbriefes eventuell der Apostel Paulus gewesen sein könnte. Andere glauben, dass Paulus das gesagt hat und Barnabas hat es aufgeschrieben, weil das Hebräische bzw. das Griechische, ist ja in Griechisch geschrieben, eine andere Handschrift hat als die anderen Briefe. Aber man glaubt schon, dass es von Paulus herkommt, weil er von Timotheus spricht. Timotheus, den er selber berufen hat zu einem Diener am Evangelium, von dem er sagt, mein Sohn Timotheus. Das können wir gleich an den ersten Versen vom 1. und 2. Timotheus lesen, Kapitel 1, jeweils Vers 2, sagt er das und spricht davon. Und er lässt auch grüßen von den Brüdern aus Rom, denn die dortige Gemeinde, so haben wir im Römerbrief gelesen, Kapitel 15, Vers 31, betete für Jerusalem. Und Paulus war ja auch dort und hat diese Gemeinde mitgestärkt im Glauben. Hier gilt also auch dieses Wort aus dem Psalm 122 und 137, was Gott in Jesus in Jerusalem getan hat. Wir kennen das Wort Jerusalem, wir kennen das Wort Jerusalem, aber was bedeutet es? Es sind zwei Worte. Jerusalem, wie? Gründung des Friedens. Ja, das ist noch was anderes. Hier hat Gott in Jesus den Frieden gegründet auf Golgatha. Jeru, Gründung, Shalom, Frieden, Salem. Ja? Und da verstehen wir schon dieses prophetische Wort aus Psalm 122 und 137. Da steht ja, wünscht Jerusalem Glück. Es möge denen wohlgehen, die dich lieben, die die Gründung des Friedens in Ewigkeit angenommen haben und annehmen und dabei bleiben. Oder in Psalm 137 ab Vers 5, meine Zunge, vergesse ich dich, Jerusalem, so werde meine Rechte vergessen. Dann vergesse ich nämlich die Gründung des Friedens in dem Messias. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Die Gründung des Friedens in dem Messias. Gott soll immer gepriesen werden über das geoffenbarte Heil in seinem Sohn Jesus Christus. Jerusalem, diesbezüglich ist das Heil für alle, für alle. Denn nirgendwo auf der Welt ist dieser Frieden gegründet worden. Wie es auch im Epheserbrief steht, Jesus machte Frieden durch das Blut an seinem Kreuz zu Jerusalem. Gründung des wahren Friedens, den man nicht durch Opfergaben erreichen konnte. Wir haben das Zitat auch gelesen aus dem Psalm, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Aber den Leib hast du mir bereitet. Wozu? Um Opfer und Gaben zu bringen? Nein, dass ich komme und deinen Willen tue. Denn Opfer und Gaben tun deinen Willen nicht. Aber ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Das ist das Neue. Den Willen Gottes. Manche Ausleger schreiben also aus diesem Grunde, den ich auch gerade zitiert habe, dem Apostel Paulus diesen Brief zugleich. Wer ihn geschrieben hat, es geht um das Neue, um die Erlösung in Ewigkeit, dass Jesus der hohe Priester ist. Und zwar, ihr erinnert euch daran, nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung Melchisedeks. Aus diesem Stamm Melchisedek ist nie ein Priester in Israel aufgestanden, nie. Er kam alle aus Levi. Und von dem Melchisedek wurde gesagt, manche glauben, das ist ein historischer König gewesen. Ich kann das in der Bibel zwar nicht lesen, aber das mag eine Meinung sein. Es steht geschrieben, der hatte weder Vater noch Mutter, weder Anfang noch Ende. Hier ist also eine Zwischenerscheinung gekommen aus der Ewigkeit in der Zeit, denn Abraham stand ja gerade vor dem König von Sodom, nicht? Der ihm ja nun anbot, dass er die Beute behalten konnte. Und da erschien plötzlich dieser Melchisedek ohne Anfang, ohne Ende, ohne Vater und Mutter und brachte Wein und Brot. Und Abraham gab ihm den Zehnten. Und danach sagte er dann zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, nicht ein Schuhreben nehme ich. Ja? Nicht, dass du sagst, du hättest mich reich gemacht. Nach diesem Melchisedek ist der wahre hohe Priester hier in der Zeit erschienen. Und das ist Jesus, ohne Vater, ohne Mutter, ja, ohne Anfang, ohne Ende, der Sohn des lebendigen Gottes. Und um das geht es. Es geht also um den Glauben als Gabe Gottes. Glauben. Der Glaube durch den Heiligen Geist soll uns erfüllen. Denn in Philipper 2, Vers 13 heißt es, dort findet Wollen und Vollbringen statt. Nur dort, in dem Neuen. Wollen und Vollbringen. Wir sind es nicht, sondern Gott schenkt beides. Darum sollen wir uns der Führung des Herrn durch den Heiligen Geist aussetzen, damit wir nicht zurückfallen in das menschliche, fleischliche, irdische Wesen und danach handeln. Denn wir sind berufen, die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu verkünden, bis er wiederkommt und sein Reich des Friedens offenbart. Gott hat zuletzt geredet durch seinen Sohn und bietet allen Menschen die Erlösung in ihm zum ewigen Leben an. Nicht mehr Gesetz, sondern Gnade. Durch Glauben. Das zu den letzten Versen des Hebräerbriefes. Man kann ja, manche haben vielleicht nicht alles mitgehört, man kann sich ja auch die CDs bestellen, dass man vielleicht den Zusammenhang mal noch hören kann. Es ist ein wichtiges biblisches Buch, wie die anderen natürlich auch, aber es zeigt deutlich den Unterschied zwischen Werkgerechtigkeit und dem geschenkten Glauben aus der Ewigkeit, der alles vollkommen gemacht hat.